Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Geht es los? Hallo. Es geht los. Hallo. Hallo. Hallo. Zwei-Personen-Haushalt. Mit Anne und Ruben. Der Podcast aus dem Doppelbett. Liebe Mitbewohner. Hallo. Hallo. Hallo. Wie geht es euch? Gut. Super. Ihr seid alle Teil der größten, schönsten, geilsten und gemütlichsten WG Deutschlands. Welcome. Wir sind froh, dass es euch gibt. Ja. Und uns. Ja. Wir haben eine Luftmuschi bestellt. Ah, ja! Ja, diese Teile, wo man dann so rumrennt. Und dann kommt da Luft rein und dann kann man sich da drauflegen. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Supergeil. Heißt, glaube ich, eigentlich sowas wie Air Lounger. Wie auch immer. Ja, wir nennen es jetzt Luftmuschi. Es sieht exakt aus wie eine Luftmuschi. Es sieht wirklich einfach aus wie eine Luftmuschi. Ruben hat eben diese Luftmuschi genommen, die gerade angekommen ist. Und ist einfach einmal quer durch die Wohnung gerannt. Ja, man muss ja rennen damit, sonst kommt da ja nichts rein. Damit der Luft reinkommt, ist das so behämmert. Aber sie ist extrem bequem. Und dann sind wir da ein bisschen drauf eingedüst, würde ich es mal nennen. Ja, ich hätte echt nicht gedacht, dass man da auch zu zweit drauf passt. Aufeinander halt, übereinander. Ineinander. Ineinander, liebe Leute. Und das war's dann auch mit den Details. Auf jeden Fall werde ich ein Foto posten von der geilsten Luftmuschi Europas. Die ist natürlich eigentlich für draußen, ne? So im Park chillen und so. Ja, schmilzt wahrscheinlich unter dieser Hitze, aber werden wir sehen. Kriegtlöcher im Park, geile China-Qualität. Geil. Haben natürlich nicht das Original gekauft. Natürlich ne? Nicht. Haben wir kein Geld für Leute. Nee. Muss euch klar sein. Aber wir können sie ja trotzdem rezensieren. Wird auf jeden Fall auf Instagram gezeigt. Apropos Hitze, was soll das? Ja, da müssen wir natürlich jetzt drüber reden. Weil das ja jeder macht. Ist ja auch klar. Ist ja angeblich wieder der heißeste Sommer seit 40 Jahren, habe ich gestern gehört. Wirklich? Ja. Aber 2003 war doch dieser Jahrhundertsommer. Ja, ja, aber jetzt ist wohl noch heißer. Meinst du? 2003 ging ja gar nicht klar. Also gestern habe ich das irgendwo gehört. Vielleicht verbreite ich jetzt auch Fake News. Ja, vielleicht. Aber vielleicht kommt es auch drauf an, wo, weißt du? Auf jeden Fall weiß ich, dass es an ganz vielen Orten auf der Welt der heißeste Sommer ever war. Mhm. Und es wurde, glaube ich, auch im Death Valley die heißeste Woche ever überhaupt gemessen. Und da ist es ja eh schon unglaublich genau. Widerlich. Genau, genau, genau. Und jetzt ist es halt noch heißer. Wir haben auch, falls es jemanden interessiert, seit gestern oder vorgestern schon wieder die Ressourcen für dieses Jahr aufgebraucht, die Yay! Erde regenerieren kann. Ab jetzt leben wir von einer neuen Erde. Ist das toll, Freunde. Ab jetzt müssten wir eigentlich alles einstellen und tot sein. Und ja. Dann am 1. Januar können wir weiterleben. Dann können wir weiterleben. Ja. Und nächstes Jahr vielleicht bis Juli oder so. Gucken wir mal. Ab geht die wilde Fahrt. Immer ein bisschen weniger. 2003 war das ja hauptsächlich so in Süddeutschland, Schweiz, Ostfrankreich so die Gegend. Ich weiß es noch so genau, weil wir am Luganer See damals Urlaub gemacht haben. Und meine Oma hat uns diesen komischen Urlaub am Luganer See geschenkt in so einem krassen Hotel ja. In der Schweiz. Und es war so heiß, dass du eigentlich die ganze Zeit nur im Pool oder im Meer sein konntest. Und als Kind steckt man das ja aber auch irgendwie noch weg. Man findet es ja dann geil als Kind, wenn die ganze Zeit 40 Grad ist. Ne? Ja. Als Erwachsener rastet man irgendwann einfach aus. Als Kind ist es dir halt auch egal, wenn du schwitzt. Ja. Wenn deine Klamotten vollkommen nass und dreckig sind, ist dir scheißegal. Ja, das war ja auch damals irgendwie so, dass da Tausende von Leuten gestorben sind an Hitze. Das war ja eine richtige Naturkatastrophe. Ich glaube, das zählt irgendwie unter den Top 10 Naturkatastrophen oder so. Dieser Sommer? Ja, 2003. Krass, das weiß ich Obwohl gar nicht. Obwohl man Hitze irgendwie immer nicht so als Naturkatastrophe sieht. Ja. Aber mal sehen, wie viele Leute an diesem Sommer sterben. Sind bestimmt auch schon Leute gestorben. Ja, also hauptsächlich halt alte Menschen, so, die das nicht mehr können. So. Ja. Ja, Leute, haltet durch, legt euch in den See, schafft euch mindestens 3 Ventilatoren an. Wir haben 2, die laufen volle Pulle, every day. Gell, man könnte auch 3 haben, finde ich. Die mussten wir jetzt ausmachen, weil die eine Geräuschkulisse hier machen, die wir nicht haben wollen. Und ich sag mal so, ich schwitze direkt 10-mal mehr. Ja, das ist echt krass. Deshalb halten wir den Podcast auch kurz heute. Ja, wir halten es kurz. Weil wir einfach schwitzen, Leute. Obwohl, wahrscheinlich wird es dann eh wieder viel zu lang. Ja, wahrscheinlich. Ich habe sehr lange keine Klamotten mehr angehabt, muss ich sagen. Ich sitze eigentlich mehr oder weniger den ganzen Tag nackt auf dem Sofa, jetzt auch. Ja. Dann mal kurz raus, irgendwas schnell anziehen, raus, irgendwas besorgen, direkt wieder rein und widerliches Zeug loswerden. Voll. Ich glaube, jetzt ist auch eine richtig gute Zeit für Spanner, weil ich glaube, nicht nur wir machen das gerade so, dass wir einfach den ganzen Tag nackt rumsitzen. Ey, unsere komplette Nachbarschaft, alle wissen, Voll. Wie ich nackt aussehe. Ich gehe ja nackt auf den Balkon. Und wir wohnen, ich sag mal, in einem sehr belebten Umgebungsfeld. Die wissen alle, wie alles an mir aussieht. Mit Vielleicht. Zu 99%iger Sicherheit. Und darunter sind Leute, die ich kenne. Auf jeden Fall könnte man jetzt richtig gut Kameras installieren in anderen Wohnungen. Ja. Oder sich ein Fernglas besorgen und irgendwie auf ein Hochhaus gehen und in Fenster reingucken. Und man würde auf jeden Fall ganz viel Wichsmaterial finden. Super. Toll. Oh, das hast du jetzt aber eine Idee gesät ja. bei mir in meinem Kopf. Machen wir das. Auf jeden Fall. Wir gehen auf den Main Tower und spannen. Auf jeden Fall, Super. Wollte ich schon immer mal machen. So wie dieser Fotograf neulich auf der Brücke bei der die Mondfinsternis, das war ja, ne? Ja, toll. Tolles Ereignis. Ja, ganz schön. Ganz toll. Wenn man irgendwo wohnt, wo nicht 10 Laternen pro Quadratmeter stehen, dann muss es ganz toll gewesen sein. Ja, oder auf der ISS zum Beispiel haben die das ja auch gesehen. Toll. Einfach schön. Einfach schön. Wobei ich die Bilder nicht so geil fand. Habe ich mir mehr erwartet. Mensch, ich habe mir auch allgemein mehr erwartet, weil es so hoch angekündigt wurde. Man muss sich halt auch irgendwie dafür begeistern können, was da gerade abgeht. Habe ich dann gemacht. Habe ich dann versucht und gemacht. Ja. Toll war es. Toll. Toll. Auf jeden Fall wollte ich halt erzählen. Toll. Toll. Sag nochmal toll. Toll war es. Toll. Super. Super. Auf jeden Fall waren wir auf der Brücke und da standen Leute rum, die es fotografieren wollten mit ihren krassen Teleobjektiven. Und bevor der Mond zu sehen war, haben die halt auf die Stadt noch fotografiert, um den Sonnenuntergang zu finden. Und da habe ich einen gesehen, der mit seiner mega krassen Telekamera einfach ein Hochhaus fotografiert hat. Und man konnte wirklich aus der krassen Entfernung, also es waren bestimmt 3-4 Kilometer, die Leute in den Büros sehen, die da sitzen. Die Workaholics, die noch nachts um 11 da sitzen. Ja, wären die nackt gewesen? Ne? Ja, man weiß Direkt ja, Banker arbeiten auch oft nackt. Ja. Weißt du, die machen allgemein so ein Meeting bekannt. Allgemein gern mal FKK. Ja. Who knows? Weißt du, kennst du jemanden, der in der Bank arbeitet? Nee, zum Glück nicht. Ah doch, wir kennen einen. Oh, aber wir kennen sogar mehr. Oh ja, das bleibt einem aber auch nicht verschont, wenn man hier wohnt. Das bleibt jetzt aber auch unter uns. Wir tun jetzt einfach so, als ob wir die nicht kennen. Wir kennen die nicht. Also, wer weiß, vielleicht ist es ja bei Bankern so. Vielleicht machen die einfach den ganzen Tag FKK und die ganzen Anzüge sind einfach nur Fassade. So wird es sein. Mhm. Ich meine, das will doch keiner in so Anzügen dann auch noch im Büro sitzen. Ja, und deshalb will das ja auch niemand werden. Okay. Ich bleibe bei meiner Theorie FKK-Banker. FKK-Banker könnte eine neue, tolle Startup-Idee werden. Einfach so eine FKK-Bank aufmachen. Die heißt dann FKK-Bank und da darfst du nur nackt rein. Und einfach mal ein bisschen gegen das System. Mhm. Es gibt ja auch Ethikbanken und alles Mögliche. Warum gibt es dann keine FKK-Bank? Ich weiß auch nicht. Lass es machen. Ja, lass es machen. It's a deal. Wir wurden gefragt, was war unser schlimmstes Essen aus der Schulkantine? Eieieiei. Und da habe ich direkt ein paar Geschichten zu. Deshalb wollte ich die Frage erstmal aber an dich weitergeben. Mhm. Wir waren ja auf derselben Schule. Auf demselben Gymnasium, ja. Genau. Kannten uns aber noch nicht auf der Schule. Korrekt. Erst danach. Beziehungsweise als ich fertig war. Ich finde, das ist wichtig zu erwähnen, weil die Leute, die in der Mittelstufe irgendwie was anfangen, innerhalb der Klasse, es wird ja immer nichts. Das wird echt nichts. Und das ist immer ganz so weird, weil dann wird man so rumgereicht und jeder weiß alles und es ist irgendwie so ein Mittelstufe hinten. Wir hatten so eine Inzestklasse, die Parallelklasse von uns. Das war die D, glaube ich. Alter, das war eine Inzestklasse, das glaubst du nicht. In dieser Klasse hat schon jeder mit jedem und überhaupt. Vor allem das eine Mädel wurde dauernd rumgereicht. Da hat, glaube ich, schon irgendwie jeder Typ aus der Klasse mal reingelangt. Also das war vor allem dann auch irgendwie jeder mit jedem in allen Kombinationen. Also das war die Inzestklasse des Jahrhunderts. Die wurde auch ständig so genannt. Ja, dazu haben wir nicht gehört, just for you to know, damit wir einfach ein bisschen mehr Street bleiben jetzt. Ne? Okay, cool. Müssen ja den Coolness-Faktor hochhalten. Wir waren nicht in der Inzest-Klasse. Das ist richtig. Ja, Also wir hatten entsprechend dieselbe Kantine. Bei uns war das ein bisschen komisch. Es gab so eine, wie hieß das denn? Wir hatten eine Cafeteria. Also wir hatten ganz lange keine Mensa. Die Mensa kam erst, als ich schon Abi hatte. Ja, und ich war kurz davor. Das war richtig unnötig. Genau. Und dann konntest du dir in dieser neu gebauten Mensa, die ungefähr richtig hässlich war und auch nicht lecker, so eine scheiß Speicherkarte mit Geld draufladen und damit dann irgendwie bezahlen. Ja, ganz toll. Das war die neueste, tollste Technik und es hat nichts funktioniert. Stimmt, es hat immer nicht funktioniert und es gab auch irgendwie oft Probleme mit dem Essen, glaube ich. Man durfte... Es wurde irgendwie dreimal der Catering-Service gewechselt, glaube ich. Ja, und ich habe mehrfach Anschiss bekommen, weil es so war, dass meine Mama mir nie Geld gegeben hat für dieses Mensa-Essen, sondern mir immer Essen mitgegeben hat. Ne? Ja. Hashtag Hippie-Familie. Ja, ja. Und es dann aber immer so war, dass ich nicht alleine dann mittags irgendwie irgendwo sitzen wollte, während meine Freunde in die Mensa gehen. Klar. Also habe ich mich immer dazugesetzt und mein, was auch immer ich dabei hatte, währenddessen gegessen. Ja. Und dann wurde ich so oft rausgeschmissen. Und da denke ich mir so, was? Hä? Die haben dich aus der Mensa rausgeschmissen, weil du nichts von da gegessen hast? Das ist ja eine richtige Scheiße. Das ist doch kein Restaurant. Eben. Und es ist auch meine Schule. Ja. Fucking Leute, ich lerne hier. Krass, ja. Also in der Uni ist es ja ziemlich scheißegal, da kannst du sitzen, wie du willst. Vielleicht lag es daran, dass da immer so wenig Plätze waren. Also man musste anstehen, bis jemand endlich seinen Arsch erhoben hat und fertig war mit Essen, dass man da selbst hinsitzt. Stimmt, die waren nicht so wirklich groß. Es war viel zu klein für alle, weil alle auch immer zur gleichen Zeit essen wollten. Und ich sitze dann da halt mit meinem komischen Salatbrot. Salatbrot. Oh Mann, dass ich nicht das komplette Mobbing-Opfer geworden bin, das finde ich schon sehr stolz drauf. Ja, ist echt ein Wunder. Also Unterstufe war hart, aber danach habe ich meine Street-Credibility hochgebaut und dann ging es ab. Geile Sache. Ja, also weil ja die Mensa erst so spät kam, kann ich von da gar nicht mein Lieblingskantinenessen sagen. Aber ich kann sagen, die Cafeteria, die es davor gab, ne, mit der war ich so ein bisschen in love. Ja. Weil da gab es die ganze ungesunde Scheiße, die ich sonst nie gekriegt habe, weil meine Eltern auch so, das ist ungesund und was ja auch eigentlich richtig ist. Aber du hast trotzdem Geld dafür bekommen. Nee, ich habe, ja doch, also nicht speziell dafür, sondern ich habe schon auch Essen mitgekriegt, aber ich wollte das halt nie und ich habe es dann oft einfach nicht gegessen, einfach weil es halt auch einfach richtig ekelhaft war. Weißt du, du hast ja bestimmt noch geile Brote gekriegt oder so, aber meine Family, die hat es ja einfach nicht drauf und die haben einfach mir dann immer so richtig ekelhafte Sachen mitgegeben, die echt einfach, die keiner essen will. So ganz viel Butter. Einfach scheiße, so hat einfach scheiße geschmeckt, immer. Was meine Mama gerne mal gemacht hat und wo ich ihr jedes Mal gesagt habe, please don't, war dieses, als ich noch Fleisch gegessen habe, ein Wurstbrot und direkt daneben Apfel, klein geschnitten. Ah, und dann schmeckt das Wurstbrot nach Apfel und der Apfel nach Wurst. Das ist viel schlimmer, also Wurstbrot nach Apfel, das wird dann einfach nur ein bisschen feuchter, aber... Du beißt in diesen Apfel und du beißt quasi in das Salami. Das war das Ekligste jedes Mal. Und ich habe jedes Mal gesagt, Mama, das schmeckt dann nach Fleisch. Und sie so, ja, na und? Ach, ohne Scheiß. Die müsste das selbst mal probieren, wie das dann ist. Ich glaube, Eltern vergessen, wie scheiße das schmeckt. Ja, aber sie war immer sehr stolz darauf, was sie uns Tolles immer alles einpackt. Und das fand ich auch selbst eigentlich immer gut. Also sie hat immer irgendwie noch so ein kleines Nachtischchen, ne, noch irgendwas... kleine Schokolade. Warst du so einer, der so dann so irgendwie noch so ein Schokoriegel mitgekriegt hat? Ja, ich habe oft noch irgendwie so ein kleines Stück Schokolade oder so dabei gehabt. So. Aber jetzt nicht so ein fettes Snickers oder so. Okay, ja. Sondern immer sowas, so die Ja-Schokolade. Okay. Okay, ich nehme alles zurück. Aber auf jeden Fall gab es ja diese Kinder, die dann immer so... ja, keine Ahnung, Snickers oder Mars oder Kinderriegel mitgekriegt haben. Ja, und dann auch immer noch so ein Burger von Burger King. Mhm, toll. Und noch 10 Euro extra für die Kantine. Für jeden Tag 10 Euro. So, kauf dir was, mein Sohn. Auf jeden Fall habe ich mir bei der Cafeteria immer entweder eine der beiden Sachen geholt. A, Schnitzelbrötchen. Widerlich. Würde ich in meinem Leben nie mehr essen wollen. Es war widerlich. Es war echt ekelhaft. Aber auch irgendwo geil. Ja, das ist ja oft so mit Essen. Genau. Also jedenfalls fand es mein 14-jähriges Ich extrem geil, dieses Schnitzelbrötchen. Es war natürlich nur Fleisch, Ketchup und Brötchen. Ja, und der Ketchup ist so in dieses weiße Brötchen eingezogen, sodass es so rosa wurde. Richtig ekelhaft. Und das Schnitzel war doppelt so groß wie das Brötchen und es war unmöglich, irgendwie lecker zu essen. Und es war bestimmt auch das ranzigste Schnitzel, was sie gekriegt natürlich. Haben. Also es war echt eklig. Habe ich trotzdem fast jeden Tag gegessen. Wow. Und Schokomuffin. Die waren so ekelhaft. Das waren diese gekauften, die gibt es übrigens auch in der Uni. Genau die gleichen? Ja, die gibt es in dunkel und in hell. Mhm. Oh, ich weiß ganz genau, welche du meinst. Die waren so schlimm, diese fertigen Billig-Muffins, die komplett so ganz dunkel sind und gar nicht mal so nach dunkler Schokolade schmecken. Nee, überhaupt nicht. Nee. Aber Klein Ruben, der sowas einfach nicht gewöhnt war, fand es halt extrem nice. Ja. Und also ich habe auf jeden Fall an jedem Tag entweder immer Schokomuffin oder Schnitzelbrötchen gegessen. Mhm. Und es war toll. Es war super. Und dann hast du dich an den Tisch gesetzt und Skat gespielt. Nee, Doppelkopf hat. Ihr wart die Doppelkopf-Gang. Wir waren die Doppelkopf-Gang, wir waren auch die Skat-Gang und ganz früher waren wir die Arschloch-Gang. Also wir haben auf jeden Fall 4 Karten gespielt. Bisschen nerdy. Also ihr seid von viel Freunden zu wenig Freunden gekommen, weil man für Skat braucht man ja nur noch 3 Leute. Ja, nee, es war eher, wir haben so erst Skat und dann Doppelkopf gemacht, weil wenn du Skat kannst, dann ist Doppelkopf auch leichter zu verstehen. Hat jemand irgendwie noch eine Freundin mitgebracht, oder? Ja, nö, es gab immer so wechselnde Besetzungen auf jeden Fall. Ja. Es gab so den harten Kern und dann immer jemand, der noch Bock hatte. Schulorchesterkern. So. Ja, super. Genau. Einfach toll. Und was war dein Lieblingsessen? Die Frage war ja nach dem schlimmsten Essen. Ach, das Schlimmste? Ja. Jetzt habe ich ja das Beste erzählt, war aber vielleicht auch gleichzeitig das Schlimmste, who knows. Ja, hast du noch irgendwie was anderes, was das Schlimmste war? Nee, ich habe ja immer nur die 2 Sachen gegessen. Ja. Ich habe eine ganz schlimme Horrorstory, weil was alle immer dort in dieser Kantine gegessen haben, waren Weberlis. Oh ja, geil. Hast du auch mal gegessen, ne? Ab und zu, aber echt nicht so oft. Für die Leute, die nicht wissen, was Weberlis sind, ich wusste es bis zu diesem Zeitpunkt auch nicht. Das ist so abgepackt in Plastik, so eine Art Kuchen. So ein rundes Ding, was außen mit Schoko umhüllt ist und innen drin ist Sahne. Und noch irgendwie so ein ekliger Teig oder so? Ja, so ein bisschen Schokokuchenteig. Ja. Aber in ganz fluffy. Und also ganz sehr leicht. Ja, ganz leicht. Einfach so, kannst du in einem Bissen in den Mund schieben. Ist aber wahrscheinlich echt ein bisschen eklig. Also ist mit Sicherheit richtig eklig. Es ist so ein bisschen milchschnuttenmäßig. Ja. Ja, egal. Auf jeden Fall weiß ich nicht, ob diese Geschichte echt ist. Es kann auch komplett Fake News sein und meine Schwester kann mich komplett verarscht haben. Aber meine Schwester war auch auf dieser Schule. Und hat mir dann plötzlich an einem Nachmittag die Horrorstory meines Lebens erzählt, nämlich, dass sie sich ein Weberli gekauft hat, reingebissen hat und dann war irgendwas Crunchiges da drin. Und dann hat sie es aus ihrem Mund geholt und es war ein kompletter Fingernagel. Nein. What? Das war diese Weberli-Story und ich wäre fast ausgerastet, als sie es mir erzählt hat und ich raste jetzt gerade schon wieder aus bei dem Gedanken daran. Und ich weiß nicht, ob sie mich komplett verarschen wollte, weil ich vielleicht ihre kleine dumme Schwester war, aber es kann auch irgendwie... Du musst sie mal fragen. Ich muss sie mal fragen, wenn ich sie jetzt frage, dann erinnert sie sich wahrscheinlich überhaupt nicht mehr daran. Sie hat nicht so ein krasses Gedächtnis, dass sie dann noch genau weiß, was sie mir irgendwann mal erzählt hat. Weil sie hat mir, glaube ich, sehr viel Mist erzählt und mich sehr oft verarscht, dass das dann vielleicht nicht mehr in ihrem Kopf ist. Aber auf jeden Fall kann ich mir das vorstellen, dass es stimmt. Alter, so ein ganzer, kompletter Fingernagel. Also nicht nur, was du so abschneidest, sondern... Komplett. Und jetzt frage ich mich, ist das von irgendjemandem aus der Industrie da reingekommen? Hat er sich den Finger abgeschnitten? Was ist da passiert? Oh mein Gott, stell dir vor, der hat so am Fließband gearbeitet, hat sich einen Finger abgeschnitten und der wurde püriert und der Fingernagel ist übrig geblieben. Und der pürierte Finger ist jetzt in allen anderen Weberlis drin. Wow, okay. Ja, du hast es gerade nochmal 10-mal schlimmer gemacht. Aber ich habe es gelöst, oder? So muss es gewesen sein. So muss es gewesen sein. Mystery aufgeklärt. Oh Gott, okay, tut mir leid an alle Leute, die gerade irgendwas essen. Das tut mir sowieso immer leid, wenn ihr unseren Podcast hört, während ihr irgendwas esst. Oh, wow. Ist einfach nicht empfohlen. Okay, ja, ich hoffe, das hat diese Frage beantwortet, was war das widerlichste Kantinenessen. Okay, wir haben auch noch zu der letzten Folge eine Nachricht bekommen bezüglich Essen. Da haben wir ja gefragt, ne, seid ihr Ruben oder Anne-Team bezüglich Erdnussbutter? Wir haben eine ganz klare, ich würde mal sagen, Mehrheit für Team Ruben bekommen. Yes! Erdnussbutter for the win. Erdnussbutter is the best. Team Ruben, go! Oh Gott. Ja, super, Leute, danke. Ich hoffe, Vielen Dank an alle Leute, die Erdnussbutter nicht mögen und sich nicht gemeldet haben. Ich wette, es ist nicht so eindeutig. Ihr seid trotzdem herzlich willkommen in unserer WG. Ihr müsst dann halt mit eurer Erdnussbutter zu Ruhm gehen. Ja, hier ist immer Erdnussbutter am Start. Ja, wenn leider keine da ist, ist Alarm. Ja, Alarm. Alarm. Aber so richtig. Auf jeden Fall haben wir die Nachricht bekommen, dass es ja total geil sei, sich ein Snickers-Brot zu machen, indem man Butter, Erdnussbutter und Nutella auf dem Brot schmiert. Ja, ich kann das bestätigen. Das ist geil. Ohne die Butter, weil ich mag keine Butter. Ja. Aber was ich früher oft gemacht habe mit meiner Band, als wir so noch 16 waren, ist so ein Sandwich zu machen, so im Sandwich-Maker. Und halt einfach mit Erdnussbutter und Nutella anstatt irgendwie Schinken und Käse. Oh, widerwärtig. Richtig geil. Widerwärtig. Ja, ist echt pervers. Ich würde es wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr essen. Aber es war ziemlich geil. Anscheinend hat diese Hörerin auf alles gerne Butter geschmiert, weil sie sagt uns dann auch noch einen anderen geilen Vorschlag, nämlich für ein Bounty-Brot. Mhm. Butter, Kokoscreme, Schokostreusel. Wow. Und dann ja kriege ich einen kleinen Kotzreiz hinten in meinem Hals. So einen kleinen. Ja. Weil so die Mischung aus Butter und Kokoscreme, da kriege ich schon ein bisschen so. Krass. Ja, aber Kokoscreme kann ja auch geil sein. Naja, nicht auf Brot. Who knows? Hast du es schon probiert? Ja. Ich habe es noch nie probiert. Ich bin auch allgemein wirklich kein Butterfan. Ja, ich auch nicht. Auch, wir können die denn, Butter weglassen. Es sei denn, gutes Brot und dann nur Butter drauf mit Salz. Das kann geil sein. Oh. Aber nicht unter irgendwie sowas wie Marmelade oder Nutella schmieren. Das ist ja das pure Fett. Ja, das da geht echt man nicht. Ja, nichts mehr drauf. Ne? Du hast doch schon alles drauf, was du willst. Und jetzt kommt ihr dritter Vorschlag, den ich sogar auch früher immer gemacht habe. Und den kann ich komplett unterschreiben, außer die Butter. Brot, Butter oder auch nicht, Nutella und Kirschmarmelade, das ist ein Schwarzwälder Kirschbrot. Das ist wirklich geil. Diese Mischung aus Schokocreme und irgendwie sowas wie Sauerkirschmarmelade. Ja. Richtig geil. Voll. Ja, richtig geil. Ich liebe das. Aber ich mache das auch nicht mehr so wirklich. Weil es ist dann, du kannst davon so einmal am Tag eins essen und dann ist es irgendwann so eklig, ja, dass du es dann ein ganzes Jahr lang nicht mehr machst. Voll. Ich habe auch irgendwie mittlerweile voll das Problem damit, so voll Brot zu essen, wo so ganz viel Zucker drauf ist. Mhm. Abgesehen jetzt von Erdnussbutterbrot mit Marmelade. Mhm. Beste. Super. Aber so alles andere finde ich echt schwierig. Lieber salzig. Ja, was geht ansonsten so bei uns ab? Ich verrecke vorm Ventilator. Es ist der schlechteste Zeitpunkt der ganzen Welt, um jetzt den Abschluss zu machen. Ja, das ist richtig. Wie dumm war ich bitte zu sagen, ja, ich mache noch ein Semester, dann bin ich im Winter fertig. Das ist viel besser, als im Sommer fertig zu sein. Seid ihr denn total dumm alle? Okay, einfach mal als Tipp. Macht das letzte Semester ein Sommersemester, weil dann, wenn ihr dann noch ein halbes Jahr Abschluss macht, dann seid ihr im Sommer fertig und nicht im Dezember. Ja, das ist echt so. Alle Leute fahren jeden Tag an den See. Ich hasse es. Es ist die ganze Zeit ungefähr 50 Grad draußen und ich muss lernen. Was soll denn die Scheiße? Das ist die dümmste Entscheidung ever gewesen. Naja, aber danach bist du fertig und das ist geil. Ja, und der nächste Sommer, soll ich dir mal sagen, wie der nächste Sommer dann wird? 19 Grad. Und Regen. Ja. Wie in Irland. Wie vor ein paar Jahren, da war der Sommer auch so richtig kein Sommer. Das stimmt. Das war jetzt echt öfters so. Und deshalb finde ich es eigentlich ganz geil, dass es jetzt so heiß ist. Ja, herzlichen Glückwunsch. Außer wenn ich in unserem kleinen Home-Studio bin und was aufnehme. Mhm. Das habe ich nämlich vorletzte Woche gemacht. Ruben nimmt auf, Ruben produziert Alben. Habt ihr eine Band, wollt ihr ein Album, dann fragt den Ruben, er macht es für euch. Er nimmt alles auf, von A bis Z. Song 1, Song 2, Song 3, Song 4. Genau, ja. Ja, genau, auf jeden Fall mache ich aber das nur jetzt. Nur vier sonst. Nur vier, mehr mache ich nicht, ja. Prinzipiell. Ja, ist eine Regel. Also ich habe einfach gedacht, ich habe so alles, was man unbedingt braucht dafür. Jetzt nicht das mega krasseste Equipment oder so, aber es reicht. Aber schon sehr gutes. Du hast schon ein sehr gutes Studio aufgebaut. Das ist sehr lieb von dir. Ja. Ich mag es auch ganz gern. Und auf jeden Fall ist der Nachteil an dem Studio, dass es unterirdisch ist. Oder, also es ist so ein bisschen zu Terrain. Unterirdisch schlecht. Nee, es liegt halt so im Souterrain-mäßig, bisschen kellermäßig und es gibt keine Fenster, Leute. Sag nochmal Souterrain. Souterrain. Souterrain. Souterrain. Das ist ein tolles Wort. Es gibt keine Fenster. Und man kann natürlich beim Aufnehmen nicht lüften. Ja. Und jetzt hatten wir vorletzte Woche so eine Hardcore-Band da, was voll geil war. Yeah! Ja, da wird die ganze Zeit rumgeschrien. Jeder Song. Yeah! Und dann immer noch so gedoppelt, so 10 Spuren, die einfach alle schreien. Ja, genau. Ist halt eigentlich geil. Auf jeden Fall war es echt krass, weil wir saßen dann da, ich mache das noch mit einem guten Freund zusammen und wir saßen dann da zu sechst in diesem Raum, der echt nicht so riesig ist. Und es gibt keine oder fast keine Frischluftzufuhr. Draußen ärgerlich. Sind 36 Grad. Ärgerlich. Du kannst den Ventilator nicht laufen lassen beim Aufnehmen, weil du den sonst hörst, wie wir jetzt auch ja merken. Sauna. Und dann mach das mal 12 Stunden lang. 36 Grad und es würde meißen. Ja, das war echt krass. Also echt voll die Sauna-Atmosphäre da drin. War trotzdem voll geil. Aber Männersauna, ne? Ausschließlich Männersauna. Und die Freundin vom Drummer. Aber die war nicht immer da. Aber ich bin auch eine Freundin vom Drummer. Ich sollte mal ganz leise sein. Aber ich bin nicht so eine, die dann so Groupie-mäßig da irgendwie immer dabei sein muss, weil der ist so toll und der kann so toll Schlagzeug spielen. Und oh, habt ihr schon gesehen? Oh, oh, der neue Song ist so toll. Und oh, mein Schatz spielt so toll und er ist der größte Rockstar. Und oh mein Gott, irgendwann werden sie Welttournee machen. Und ja, du weißt halt einfach, dass es so ist. Du nimmst es als gegeben hin. Sagst du jetzt mal nichts dazu, ne? Ja, genau. So viel Zeit. Auf jeden Fall war es echt krass. Ich glaube, das hat auch ein bisschen Einfluss gehabt auf die Konzentrationsfähigkeit von den Musikern. Na klar. Wir haben für einen Song zum Beispiel 400 Bass-Takes gemacht. Erzähl das niemandem. Das kannst du auch keinem erzählen. 400? Oder fast 400. Also natürlich nicht immer komplett durchgespielt, aber ich habe auf jeden Fall 400 Mal auf Aufnehmen gedrückt. Ah nee, das war der Abend, wo du zu mir gesagt hast, Anne, ich habe heute 387 Mal auf diesen Knopf gedrückt. Ja, und genau. Und selbst nach dem 387. Mal war es nicht gut. Ja, das ist echt so ein bisschen das Ding halt, wenn du sowas machst. Die hatten es halt auch nicht so doll drauf. Da machst du schon lieber irgendwie mehr Bock, mit richtig krassen Musikern zu arbeiten, die nur 2 Takes brauchen. Ja, also ich finde, die haben schon eigentlich das alles geil gemacht. Das Problem war nur einfach, dass sie vorher halt nie auf ein Metronom aufgenommen haben. Ja, das dass ist auch dir schwer. Halt sagst, wie schnell du spielen musst, damit hinterher alles zusammenpasst. Ne? Das brauchst du halt im Studio. Ist auch schwer. Und es ist auch gar nicht jetzt irgendwie ihre Schuld. Also man kann dann auch gar nicht sauer sein oder so, weil die strengen sich ja an und versuchen echt ihr Allerbestes. Und ist dann aber schwierig halt, wenn es nicht klappt. Ja. Und dann habe ich auf jeden Fall gemerkt, du brauchst voll die People-Skills. Also ja, eigentlich ist der Job, wenn du so produzentenmäßig was machst, ist echt der Hauptjob, nicht das Technische, sondern mit den Leuten umzugehen. Und die Leute zu motivieren, ja. Auch wenn er den größten Scheiß spielt, irgendwie nicht positiv zu bleiben. Oh, ich wäre so schnell und abgefuckt. Einfach nochmal machen. Komm, wir machen es einfach nochmal. Wow. Ja, wir haben es noch nicht ganz, wir machen es nochmal. Da bist du echt so geduldig, gell? Ich bin ja so unglaublich ungeduldig mit sowas. Ich würde dann nach 5 Mal sagen, ja, habt ihr jetzt Pech gehabt, nächste Sache. Ohne Scheiß, es fällt mir auch richtig schwer. Also, du sagst, ich bin geduldig, aber ich finde das anstrengend. Da mein Kumpel, mit dem ich das zusammen mache, der kann das echt noch ein bisschen besser. Der hat noch mehr die Ruhe weg. Der ist aber auch selbst so, deshalb. Ja, das kann sein. Ich glaube, Leute bringen ihm auch sehr viel Geduld entgegen. Ja. Auf jeden Fall habe ich es echt so ein bisschen unterschätzt, aber ist trotzdem geil. Macht natürlich voll Bock. Ja, also meldet euch, falls ihr ein Album aufnehmen wollt. Ich komme dann mit Pferdemaske oder so. Genau. Anonym. Nee, für die Leute bist du dann nicht mehr anonym, da bist du Best Buddy. Eieiei. Das ist der Bonus. Ja, wir nehmen noch Aufträge für 2019 an. Auf jeden Fall. Lol, bist du jetzt schon so ausgebucht, kleiner Ficker? Na. Tu mal nicht so wichtig, ey. Man braucht ja am Anfang immer lang für alles. Ja. Deshalb dürfen wir nicht zu viel annehmen. Super. Ja, was ich auch unterschätzt habe, wenn du dann das Ganze mischt, ne, bei so Hardcore-Mucke, dann, also du musst ja aufnehmen und dann hinterher musst du es ja noch alles richtig abmischen, dass es dann auch gut klingt und so, wie die wollen, dass es klingt. Und es ist die ganze Zeit so, als würde dich jemand anschreien. Ja! Das ist echt verrückt. Das ist mir auch aufgefallen. Du sitzt da vor diesen Lautsprechern alleine und die ganze Zeit schreit dich jemand an. So. Motherfucker! I hate my life! I wanna die! I wanna die! Another day! Motherfucking! Ja, wie auch immer. Es ist echt verrückt. Und irgendwann schmeißt du so den Laptop raus. Es reicht jetzt! Ich will nicht mehr angeschrien werden. Ich habe das nicht verdient, meine kleine Seele. Ja, ich bin auch unterwegs, ja, mit so einer Band. Tour Life. Und mach für die so Live-Sound. Tour Life. Und wir waren... Machst du das jetzt weiter so bitte, ja? Ja. Ich sag einfach einen Satz und dann, wenn ich nicht mehr weiß, was ich sagen soll, singst du ein bisschen. Und wir waren dann... vor 3 Wochen unterwegs auf dem Feel Festival. Auf dem Feel Festival! Und Playtime, Stage Time, war 1.40 Uhr nachts. 1.40 Uhr nachts, das ist sehr spät. Genau, und wir hätten fast, wir wären fast noch am falschen Tag hingefahren. Ja, deshalb. Das ist übrigens die Story des Jahrhunderts. Ja. Da muss ich mal kurz sagen, das ist ein riesengroßer Nachteil an diesem Musikbusiness, dass einfach sehr viele Leute, die im Musikbusiness sind, in der Branche, in der Branche, ja. dass die einfach zu einem sehr hohen Anteil Hänger sind. Und halt einfach dadurch, dass das ein bisschen miteinander korreliert, wenn du irgendwie was Kreatives machst, dann bist du auch meist nicht der Geordnetste und der Vernünftigste und der ich gehe jeden Morgen um 6:30 zu meinem Job. Ja, ist richtig. Aber das Gute ist ja, mit so Leuten will ich ja auch gar nicht abhängen. Ja, auf jeden Fall sind diese Typen super nett, super cool, aber natürlich Hänger. Dick verpeilt. Und weil Stage Time um 1.40 Uhr war, stand halt auf dem Get-In-Dingens halt das Datum vom nächsten Tag. Und die Band dachte halt, dass sie an dem Tag abends spielen. Und hätte ich dann nicht nochmal drauf geguckt und gefragt, Leute, hier steht ein anderes Datum, als ich jetzt geplant habe. Ich hatte natürlich auch schon die Bahnfahrt und alles gebucht. 2 Tage vorher, I kid you not. Hätte ich nicht nochmal da drauf geschaut, wären wir einfach am falschen Tag da gestanden. Beziehungsweise super. Irgendwann in der Nacht, weil Get-In war erst um 11, weil es halt so spät war, hätte uns irgendein wutentbrannter Stage-Manager angerufen. Wo seid ihr? Schwingt eure Arsch hierher. Und wir so, ja, in was? Frankfurt sind ja, wir. Ja, wir können jetzt losfahren, aber wir brauchen halt 5 Stunden zu euch. Hey, ihr habt viel länger gebraucht. Das ist doch am Arsch der Heide, das ist noch hinter Leipzig. Ja, nee, so 5 Stunden. Hä, wie seid ihr denn geheizt? Ja, die Jungs haben ja so einen tollen neuen VW-Bus. So lange brauche ich ja zu meiner Schwester nach Leipzig. Ja, ja, wir haben ja auch ein altes Auto. Stimmt. Der kann nicht so viel. Ja. Aber he a good boy. Ja. Auf jeden Fall wärt ihr dann für umsonst 1000 Stunden dahin getingelt und... Oder hätten einfach richtig eins auf den Sack gekriegt. Bekommen. Ja. So. Ja. Wie dumm kann man denn sein, weil das ist doch die geilste Opportunity, auf dem Feel Festival aufzutreten. Ja, voll. Und dann so... falscher Tag. Ja. Ich war zu blöd für das Datum und dann habe ich halt die geilste Chance meines Lebens verpasst. Oh mein Gott. What is happening right now? Es ist so schade, dass wir keinen Livestream machen mit Video. Ich wünschte, die Leute hätten es gerade gesehen. Ja, das frage ich mich manchmal auch. Wollen die Leute das sehen? Und dann denke ich mir direkt, nope. Die Nippel hängen tief. Der Schweiß läuft. Der Sack hängt. Ja, naja, jedenfalls waren wir dann irgendwann doch halt am richtigen Tag auf dem Feel Festival. Dank dir. Richtig. Und sind dann angekommen und wir hatten halt so einen Durchfahrtsschein, aber wir hatten, weil die Durchfahrtsscheine aus waren, die ist Leute alle. Sind verpeilt, ne? Ist alle. Weil die Durchfahrtsscheine aus waren, nur den Durchfahrtsschein bis zum Backstage, nicht den bis zur Bühne, wo man ja dann ausladen muss. Ihr werdet dann einfach im Backstage aufgetreten. Und dementsprechend mussten wir uns dann an ungefähr 10 Security-Kontrollen irgendwie so halb vorbeimogeln, weil wir eigentlich gar nicht durch durften, weil wir den Schein nicht hatten. Aber es gab keine Scheine mehr. Also was hätten wir tun sollen? Super Orga. Zu unserem Glück war ungefähr halt die Hälfte der Security-Leute stoned oder auf irgendwelchen anderen Drogen. Feel Festival. Deshalb ging's. Deshalb ging's noch einigermaßen. Leute, und tut einfach so, als ob ihr eine Band seid. Fahrt durch die ganzen Security. Ja, wir müssen hier durch. Wir treten gleich auf. Stage. Hier ist eine Gitarre, das ist der Beweis. Ich bin der Gitarrist. Und da vorne ist meine Bühne, Leute. Genau. Also so ungefähr hat es halt dann geklappt, ne? Hast du so kurz mal so dein Mischpult gezeigt? Hier. Ja, wir machen hier was. Ich kenne mich hier voll aus mit den ganzen Reglern. Ich führe Ihnen das mal kurz vor. Ja, das habe ich erlebt in den letzten Wochen. That's my life, Leute. Super, ja, das ist viel interessanter als das, was ich mache. Und deshalb bin ich froh, dass wir diesen Podcast zusammen machen. Das Einzige, was ich erzählen kann, ist, dass wir gerade meine Haare gefärbt haben und es furchtbar aussieht. Das findest auch, aber auch nur du, weil ich finde, du siehst aus wie Eminem. Ja, exakt. Super. Die Frage ist, war das das Ziel? Nein. Ja, es ist ja auch nur die erste Stufe. Also Leute, ich habe ja überlegt, ich habe ja so ganz kurze Haare, wie ihr auf den Instagram-Fotos vielleicht gesehen habt. Und ich habe lange überlegt, soll ich sie jetzt wieder lang wachsen lassen? Ich hatte mal wieder Lust auf lange Haare, aber nein, definitiv nicht bei der Hitze. Und auch irgendwie nicht aus Praxisgründen. Aus praktischen Gründen. Also hat Ruben mir wieder die Haare abrasiert. Und dann habe ich so gesagt, so jetzt brauche ich mal wieder was Neues. Weil ich habe die Haare schon sehr lange so. Und ich bin immer sehr gerne offen für Neues. Und es ist ein sehr großer Vorteil, wenn du nur 12 mm lange Haare hast, dann kannst du es einfach direkt wieder absäbeln, wenn es nicht geil wird. Ja, sehe ich auch. Und ich habe mir sehr lange die Haare nicht mehr gefärbt. Das letzte Mal, dass ich mir die Haare gefärbt habe, war vor, ich würde mal sagen, 6 Jahren, hatte ich noch ganz lange Haare und habe ich mir so eine rote Tönung reingemacht. Mhm. Was ja easy peasy ist, geht ja dann irgendwie wieder raus, rot dann so ein bisschen orange, aber egal. Das waren die Pumuckl-Zeiten. Ja, würde ich auch nie wieder machen, rot, weil ich habe eh schon so ein tomatiges Gesicht. Wenn du dann auch noch rote Haare hast, da bist du dann die pure Tomate direkt, wenn es wärmer wird. In jedem Fall ja. Haben wir heute zum allerersten Mal meine Haare blondiert. Und es war schön. Und es war eine krasse Erfahrung für mich. Ja, für mich auch. Ja, es ist ja total einfach, sich einfach eine Blondierung zu kaufen bei DM. Wenn man so kurze Haare hat, kann man das wirklich selbst machen. Und es war total abgefahren, weil überall so Sicherheitshinweise, Warnhinweise, weil das so die krasseste, widerlichste Chemie aller Zeiten ist, die du dir einfach auf die Haare schüttest. Ja. Auf jeden Fall habe ich sehr, sehr dunkles Haar. Und dann wird es natürlich immer bei der allerersten Blondierung pissgelb. Und Leute, ich werde es jetzt auf Instagram posten. Machst du es? Ich mache das auf jeden Fall. Cool. Ich zeige euch meinen Färbewerdegang. Wir werden denn nämlich jetzt noch dann morgen die zweite Blondierung machen. Und dann wird es hoffentlich ganz blond. Mhm. Weil es ist unerträglich, wirklich. Ich sehe aus wie ein riesen Eiterpickelkopf. Aber mal jetzt ganz ohne Witz, ich habe schon echt viele Leute gesehen, die es wesentlich schlimmer getroffen haben beim ersten Blondierungsdurchgang. Ja, die haben vielleicht lange Haare. Bei dir ist ja wenigstens noch gleichmäßig, ja, das ist auch nicht alles so ungefähr gleich pissgelb. Es ist sowas von ultra pissgelb. Es ist auch relativ hell pissgelb, nicht so schlimm orange oder dunkelgelb oder so. Es ist so eine Farbe, wie wenn du ganz, ganz lange nichts getrunken hast und dann noch ein Bier getrunken hast und irgendwas Ekliges gegessen hast. So eine richtig pissgelb. Dunkle, pissgelbe Farbe. Wow. Auf jeden Fall merke ich jetzt schon, dass blond mir nicht steht. Ich bin total dunkler Typ so sonst und dann blonde Haare, I don't know. Na, ist doch in der es Kontrast. Ist komplett in. Wobei eigentlich ist es bestimmt schon gar nicht mehr in. Es war vor 3 Jahren. Wir sind ja immer ein bisschen hinterher, ne? Haben wir ja schon neulich festgestellt. Naja, auf jeden Fall bin ich mal gespannt. Vielleicht sieht ja ganz gut aus dann, wenn ich es nochmal blondiere. Ach, es wird auf jeden Fall cool. Und wenn ich dann blonde Haare habe, dann kann ich auch eine beliebige andere Farbe drüber machen. Genau. Ich mache mir nämlich vielleicht auch blonde Haare. Auf gar keinen Fall. Ja, vielleicht ist es echt eine schlechte Entscheidung. Aber ich könnte mir den Bart blond färben. Alter, dann kriegst du alles in den Mund. Aber Leute machen das, oder? Bart färben kann man ja schon mal machen. Aber willst du mir das überlassen? Ja, da hast du natürlich recht. Und dann muss ich auch 45 Minuten mit dieser Scheiße am Mund rumsetzen. Das will ich ja auch eigentlich nicht. Ja, kann man nicht. Bestimmt irgendwie abgrenzen. Aber Frage ist, möchte man überhaupt einen blonden Bart haben, wenn man sonst komplett braunhaarig ist? Ja, möchte man nicht. Aber ich habe gestern Lust bekommen, weil es hat eigentlich Spaß gemacht, das zu färben. Ich hatte zwar den kompletten Tag noch diesen Färbemittelgestank in der Nase. Voll. Und es war übrigens auch total dumm, das zu machen, wenn du nicht wirklich lüften kannst, weil es draußen 1000 Grad sind und du so eine widerliche Gestankwolke da entwickelst und dann alle Rollos runter und so. Wow. Ja, das ist echt blöd, Leute. Das war ein bisschen ungünstiger Zeitpunkt. Don't do it. Es ist auch allgemein, glaube ich, der ungünstigste Zeitpunkt ever. Ich weiß nicht, ob ich so zu meinen mündlichen Prüfungen gehen möchte oder ob ich dann direkt durchfalle. Ach, Quatsch. Aber es, weißt du, einfach mal so die Limits der Professoren austesten. Die Vorurteil-Limits. Voll, die finden das doch bestimmt top. Das sind doch alles so alte, sexistische Männer, oder? Die finden es top. Finden es einfach top, allein, super. Allein die Anzahl der Kommentare, die ich schon von meinen Professoren zu meinen kurzen Haaren gehört habe, die sind schon unzählig. Wenn ich sie jetzt noch, ich sage mal rosa, oder knallgrün oder knallblau färbe. Mhm. Das wird ein Spaß. Das wird die Note steigern. Punk-Anne ist am Start. Ja, ich hatte einfach mal Lust wieder auf eine Veränderung. Und wenn du die schon 12 mm kurz hast, dann gibt es nicht mehr viel zu schneiden, sag ich mal. Also musst du die Farbe ran. Ja, ist doch geil. Ich bereue es schon ein bisschen, aber man bereut ja eigentlich nur die Sachen, die man nicht gemacht hat. Das heißt, ich würde jetzt, stell mal vor, ich hätte es jetzt nicht gemacht, jahrelang. Mhm. Und irgendwann so, ich wünschte, ich würde wissen, wie ich mit blonden Haaren aussehe. Ja, jetzt weiß ich es nicht gut. Was eigentlich die Sexstellung der Woche? Du musst. Stimmt, ich bin ja dran, ne? Mit Sexstellung der Woche. Kann ich mir auch eine ausdenken? Willst du mich jetzt verarschen? Die Luftmuschi. Ja, die haben wir gerade ausprobiert, die Sexstellung in der Luftmuschi. Das hat gut funktioniert. Okay, ich recherchiere ganz kurz. Du kannst weitererzählen. Während du weitersuchst? Ja. Wo wir überall zu finden sind. Wir sind dort zu finden, wo ihr uns gerade hört. Und dann noch auf... Toll, Anne. Und dann super noch Tipp. Auf iTunes und Soundcloud und Deezer und Google Podcasts und auf unserer Website www.zweipersonenhaushalt.de. Da könnt ihr euch die Folgen auch runterladen und hören, wann ihr wollt. Und auf allen möglichen Podcatchern und in eurem Herzen. Und wenn ihr uns schreiben wollt zu allem Möglichen, wirklich komplett egal was, schreibt uns egal was. Wirklich, I don't give a fucking damn. Wir lesen alles. Schreibt auch mal einen guten Pimmelwitz vielleicht mal wieder. Da freue ich mich wirklich doll. Immer gern bei Instagram, da könnt ihr uns auch gerne folgen, weil ihr sonst den geilen Ruhms verpasst. In letzter Zeit bin ich sogar wirklich ab und zu auf Instagram. Ja, das ist übrigens eine krasse Veränderung für mich. Kommst du nicht so gut damit zurecht. Und falls ihr Instagram und Facebook und so alles nicht habt, dann habt ihr aber bestimmt Internets und könnt in euer Mailprogramm gehen und da reinschreiben an und dann mail@zweipersonenhaushalt.de. So einfach ist das. Ja, gell? Müsst auch noch nicht mal einen Betreff reinschreiben. Toll, oder? Einfach die Warnung ignorieren. Genau. Einfach abschicken. Wollen Sie diese Mail wirklich ohne Betreff abschicken? Ja. Was ist dein Problem damit? Passiert dann was? Ich habe eine Sexstellung gefunden. Ja, erzähl jetzt. Die Bootsfahrt. Okay, wow. Was ist die Bootsfahrt? Ich nehme an, es heißt so, weil wahrscheinlich die Frau als Boot auf dem Wasser dem Mann sitzt. Das hast du schon mal völlig richtig interpretiert. Also Reiterstellung. Nicht ganz. Aber ich würde sagen, eine der Reiterstellung verwandte Positionen. Aber der Mann liegt. Ja. Dann ist die Frau vielleicht umgekehrt. Nee, aber... Auf dem Kopf. Nee. Also umgekehrt war schon eine richtige Richtung. Aber halb umgekehrt. Richtig. 90 Grad. 90 Grad gedreht. Seitlich zu ihm. Genau. Das ist, da muss man ja Schneidersitz machen. So ein bisschen vielleicht. Oder muss man das an der Kante machen vielleicht? Aha, natürlich. Guck mal, der Typ liegt genau an der Kante vom Bett und die Frau setzt sich quasi aufs Bett, aber hups, da ist ein Pimmel dazwischen. Also setzt sie sich auf den Pimmel. Wie kann das nur und passieren? Und deshalb heißt das Bootsfahrt, weil sie quasi an der Reling sitzt. Also ich lese den Text mal vor, weil der ist lustig. Ich fand das gerade sehr schön. Warum sagst du nicht was dazu? Das war toll von mir erklärt. Und du so, lies es vor. Ja, dann lies mal vor, bitte, okay? Eine Bootsfahrt, die ist lustig, eine Bootsfahrt, die ist schön. Da hat sich ein Redakteur richtig einen Gag ausgedacht. War ein richtiger Gag. GoFeminine.de. Super Seite. Ja, dann schnell an Bord. Er legt sich auf den Rücken, du hockst seitlich auf ihm und nimmst seinen Penis in dir auf. Und jetzt bestimmst du schaukelnd den Seegang und somit auch den Spaß an der Sache. Was? Ich bin schockiert. Okay. Das klingt irgendwie, als ob die dir was verkaufen wollen. So richtig motiviert. Okay. Ich glaube, die müssen sich halt immer neue Sachen ausdenken, immer neue Sexstellungskontents raushauen. Ja. Ich meine, das ist jetzt nicht eine Sexstellung, von der noch niemand irgendwie geträumt hat oder so. Aber er hat es halt als die Bootsfahrt verkauft. Okay, wir werden diese Sexstellung ausprobieren. Es klingt relativ entspannt für mich und meine Körperbedingungen. Du erzählst es immer, als ob du irgendwie 200 ein richtiges Walross wärst. Oh, dabei ist es ja richtiger Bullshit. Dabei bin ich nur ein Pottwal. Nee, ich bin einfach verliebt in gemütliche Stellungen. Ja, kann ich verstehen. In denen ich dann auch Bock habe und nicht die ganze Zeit nur lachen muss. Auf jeden Fall wird Ruhm Ruhms dieses tolle Sexstellung wieder versuchen zu zeichnen. Es wird ein Desaster, weil das ist auf jeden Fall ein bisschen Kopfgeometrie. Es wird richtig schlimm, Leute. Das kann ich euch schon mal erzählen. Aus welcher Perspektive möchtest du das denn zeichnen? Vogelperspektive? Dann siehst du quasi nur den Schädel von der Frau. Ich beiße mich auch gerade in den Arsch, dass ich diese Sexstellung ausgesucht habe, weil ich möchte sie eigentlich gar nicht zeichnen. Tja, da hast du jetzt dir ins eigene Fleisch geschnitten, möchte ich mal sagen. Ja, ich glaube, ich werde einfach wieder standardmäßig das von der Seite probieren. Ja, dann siehst du ja nur die Füße. Ja, ich male ja eh nur Würste und Striche. Ist richtig. Man kann kaum erkennen, was das überhaupt sein soll. Aber die Fans finden es super. Ja, du hast auf jeden Fall Ruben Rubens Fans. Ich sag dir, irgendwann wird es ausgestellt. Was wird ausgestellt? Die Zeichnung. Ach, in einer Ausstellung. Ich dachte, irgendwas wird ausgeschaltet. Nein. Oh, für den anderen Mann, wie bist du so dumm, ey. Bist du meine Fresse. Mann, die Scheißfresse. Ja, mache ich jetzt auch. Ist jetzt vorbei hier. Tipp der Woche? Ist bei mir nicht rausgehen. Super Tipp. Und bei dir? Leute, schaltet die Ventilatoren an, lasst die Fenster geschlossen. Mein Tipp der Woche? Luftmuschi. Voll geil. Ist geil. Aber das widerspricht sich. Nicht rausgehen, also drinnen die Luftmuschi. Ja, haben wir doch auch gerade gemacht. Ja, stimmt. Okay. Sonst könnt ihr auch nicht drauf ficken, wenn ihr es nicht drin macht. Also könnt ihr schon, aber dann ist halt vielleicht irgendwie Belästigung oder... Ja, die sehen mich doch eh schon alle nackt. Dann das Ficken macht es dann auch nicht mehr. Wenn ihr Banker seid, ne, könnt ihr es ja auch einfach dann im Besprechungsraum machen. FKK-Bank. Einfach jeder eine Luftmuschi mitnehmen und ab dafür. Super. Einfach schön. Super. Ja, der Schweiß, der sich unter meinem Stuhl ansammelt, ist schon eine richtige Pfütze. Ich hole einen Lappen. Ja, danke. Und dann müssen wir dringend die Ventilatoren wieder anmachen. Und ich muss mal trinken, kurz. Mal was erledigen. Ja, bitte. Wir müssen jetzt diese Aufnahme aufhören. Tschüss, tschüss, tschüss. Goodbye. Habt euch lieb. Dua Orang Rumah Tangga dengan Anne dan Ruben. Podcast dari tempat tidur ganda. Das war Indonesisch.